Erster, er hilft mir und er schützt mich. Zweiter, drei Könige kommen aus Persien. Der vierte König ist sehr reich. Er kämpft gegen das Land Griechenland. Dritter, ein starker König kommt. Er regiert ein sehr großes Land. Er tut alles, was er will. Viertes, sein Reich geht schnell kaputt. Es wird in vier Teile geteilt. Seine Kinder bekommen das Reich nicht. Andere Leute nehmen das Land. Fünfter, der König vom Süden wird stark. Aber einer seiner Helfer wird noch stärker. Dieser Helfer regiert ein großes Gebiet. Sechster, nach Jahren machen sie Frieden. Die Tochter vom Südkönig heiratet den Nordkönig. Aber der Frieden hält nicht. Die Frau und ihre Helfer sterben. Siebter, ein Mann aus ihrer Familie kommt. Er kämpft gegen den König vom Norden. Er gewinnt und geht in die Festung. Achter, er nimmt Götter und Gold nach Ägypten mit. Dann lässt er den Nordkönig lange in Ruhe. Neunter, der König vom Norden geht in den Süden. Aber er geht bald wieder nach Hause. Zehnter, seine Söhne fangen einen Krieg an. Sie bringen sehr viele Soldaten mit. Sie kommen wie eine große Flut. Elfter, der König vom Süden wird sehr wütend. Er kämpft gegen den König vom Norden. Der Nordkönig verliert seine vielen Soldaten. Zwölfter, die Armee ist weg. Der König wird sehr stolz. Er tötet viele Menschen. Aber er bleibt nicht lange stark. Dreizehnter, der König vom Norden bringt neue Soldaten. Er kommt nach ein paar Jahren zurück. Seine Armee ist jetzt noch größer. Vierzehnter, viele Leute kämpfen gegen den König vom Süden. Auch böse Leute aus deinem Volk helfen. Aber sie haben keinen Erfolg. Fünfzehnter, der König vom Norden kommt. Er baut Wälle gegen eine Stadt. Die Soldaten vom Süden sind zu schwach. Sechzehnter, der neue Herrscher tut, was er will. Er bleibt in dem schönen Land. Er macht vieles kaputt. Siebzehnter, er will das ganze Reich haben. Er gibt dem König seine Tochter zur Frau. Er will ihn damit besiegen. Aber der Plan klappt nicht. Achtzehnter, er geht zu den Ländern am Meer. Er nimmt viele Orte ein. Aber ein Anführer stoppt ihn. Sein Stolz ist nun weg. Neunzehnter, er geht zurück zu seinen eigenen Festungen. Dort fällt er und stirbt. Man sieht ihn nie wieder. Zwanzigster, ein neuer König kommt. Er will viel Geld von den Menschen. Nach kurzer Zeit stirbt er. Er stirbt nicht im Krieg. Einundzwanzigster, dann kommt ein sehr schlimmer Mann. Niemand wollte ihn als König haben. Er lügt und bekommt so die Macht. Zweiundzwanzigster, er besiegt große Armeen. Auch der Anführer vom Volk wird besiegt. 23. Er macht Verträge, aber er lügt. Er hat nur wenige Leute. Trotzdem gewinnt er den Kampf. 24. Er nimmt plötzlich reiche Länder ein. Er gibt seinen Freunden viel Geld. Er plant Angriffe auf Festungen. Das macht er eine Zeit lang. 25. Er zieht mit einer Armee in den Süden. Der König vom Süden kämpft gegen ihn. Aber der Südkönig verliert durch Lügen. 26. Seine eigenen Freunde machen ihn kaputt. Seine Soldaten sterben im Krieg. Viele Menschen fallen um. 27. Beide Könige sitzen an einem Tisch. Sie erzählen sich gegenseitig Lügen. Ihre Pläne funktionieren nicht. Das Ende kommt später. 28. Er geht mit viel Gold nach Hause. Er plant Böses gegen Gottes Volk. Er tut es und geht heim. 29. Später geht er wieder in den Süden. Aber diesmal ist alles anders. 30. Schiffe aus dem Westen kommen. Er bekommt Angst und geht zurück. Er ist wütend auf Gottes Volk. Er hört auf böse Menschen. 31. Seine Soldaten machen den Tempel schmutzig. Sie stoppen die Opfer für Gott. Sie stellen dort etwas Schlimmes auf. 32. Er lügt die bösen Menschen an. Aber die Menschen, die Gott kennen, sind stark. Sie tun das Richtige. 33. Kluge Leute erklären dem Volk vieles. Aber sie müssen viel leiden. Einige sterben durch Feuer oder Schwert. 34. Sie bekommen nur ein wenig Hilfe. Viele Leute tun nur so, als ob sie helfen. 35. Einige kluge Leute müssen sterben. So werden die anderen Menschen rein. Das geht so bis zum Ende. 36. Der König tut, was er will. Er sagt, ich bin größer als Gott. Er hat Erfolg, bis Gott ihn straft. 37. Er achtet nicht auf alte Götter. Er achtet nur auf sich selbst. Er hält sich für sehr wichtig. 38. Er ehrt nur einen Gott der Festungen. Er gibt ihm Gold und Silber. Seine Väter kannten diesen Gott nicht. 39. Er gibt seinen Freunden viel Macht. Er gibt ihnen Land als Belohnung. Sie müssen ihm dafür Geld geben. 40. Am Ende kämpft der Südkönig gegen ihn. Der Nordkönig kommt mit vielen Schiffen. Er kommt wie eine große Flut. 41. Er geht in das schöne Land Israel. Viele tausend Menschen sterben dort. Aber Edom und Moab bleiben sicher. 42. Er nimmt viele Länder ein. Auch Ägypten kann nicht fliehen. 43. Er nimmt das Gold von Ägypten. Die Leute aus Libyen folgen ihm. Auch die Leute aus Kusch helfen ihm. 44. Nachrichten aus dem Osten machen ihm Angst. Er wird sehr wütend. Er will viele Menschen töten. 45. Er baut seine Zelte am Meer auf. Dann kommt sein Ende. Niemand kann ihm helfen.